fehlt jede Zuwendung und gar nichts, nein, nichts hast du richtig gemacht. Schließ deine Augen und denk an mich und bald schon siehst du mich zu erhellen dir sogar die dunkelste Nacht. Rufst du nur meinen Namen und du weißt, wo immer ich bin, werde ich rennen, dich wiederzusehen. Winter, Frühling, Sommer und was du tun musst, ruf mich zuerst und ich bin da. Hey, hey, ja, du hast einen Freund. In der Himmel über dir dunkel färbt und Wolken verhangt. Und der kalte Nordwind beginnt zu wehen. Bewahre einen kühlen Kopf und sag nur laut meinen Namen. Und bald hörst du, wie ich an deine Türe klopfe. Du weißt, wo immer ich bin, werde ich rennen, dich wiederzusehen. Winter, Frühling, Sommer und Herbst, was du tun musst, ruf mich zuerst und ich bin da. Es ist gut zu wissen, dass du hast einen Freund, denn Menschen können sein so kalt, dir wehtun, dich verlassen bald und deine Seele nehmen, lässt du sie, aber du lässt sie nie. Rufst du nur meinen Namen und du weißt, wo immer ich bin, werde ich rennen, dich wiederzusehen. Winter, Frühling, Sommer und Herbst, was du tun musst, ruf mich zuerst und ich bin da. Es ist gut zu wissen, du hast einen Freund. Es ist gut zu wissen, es ist gut.